Ich will schreien und schweigen. Ich will abhauen und bleiben, weil kein Wünschen mehr hilft, kein Bitten und kein Weinen. Es war einmal und ist nicht mehr die große Liebe meines Lebens. Es ist größer als wir selbst, das kühle Wasser des Vergebens. Deinen Traum, den ich perforiert hab, mit Einschusslöchern kaum zu zählen. Ich weiß, nun wirst du kalt, darum heulst du ohne Tränen. Ich will im Guten gehen, meine Taschen sind gepackt. Behalte deine Liebe und schließ hinter mir ab. Ich hab den Weg verloren in einem Haus aus Spiegeln. Wir kriechen aus den Trümmern und tanzen durch die Asche unserer Liebe. Die Asche.